Wien 2, Tschernin-Gasse 9. Wohnung von Olga und Adolf Böhm. Meine Großmutter Olga Böhm wurde als Olga Meyer am 25.12.1885 in Rostocki im heutigen Tschechien geboren. Noch zur Zeit der Monarchie kam sie nach Wien und heiratete Herrn Adolf Böhm. Sie gebar zwei Kinder, Stella und Ludwig. Mein Großvater Adolf Böhm wurde am 21.10.1875 in Prag-Lieben im heutigen Tschechien geboren. Auch er kam noch zur Zeit der Monarchie nach Wien und heiratete Frau Olga Meyer. Er gründete gegen Ende des Ersten Weltkrieges ein Großhandelsunternehmen in Wien mit dem Sitz in 1010 Wien, Rabensteig 6. Seine Kunden waren hauptsächlich Marktfahrer und Hausierer mit dem Sortiment Galanterie und Papierwaren, Knöpfe, Zweren, Postkarten etc. Während seine beiden Kinder Stella und Ludwig Ende 1938, Anfang 1939 nach England emigrierten, blieben Olga und Adolf in Wien zurück. Sie wurden am 20.05.1942 aus der eigenen Wohnung in 1020 Wien, Tschernin-Gasse 9-7, die inzwischen zur Sammelwohnung für viele Juden geworden war, nach Malitostinec deportiert, wo sie am 26.05.1942 ermordet wurden. Gerne würde ich etwas mehr über meine Großeltern erzählen können, aber mein Wissen über ihr Leben ist sehr spärlich und alle Personen, die mir noch etwas erzählen könnten, sind schon lange tot. Michael Brooks.